Kundgabe 6599. Empfangen durch Bertha Dudder am 19.07.1956. Gott hauchte ihm eine lebendige Seele ein. In meinem Heilsplan von Ewigkeit ist die Vergöttlichung eurer Seelen vorgesehen, die einstmals wohlgöttliche und vollkommene Wesen waren, doch im freien Willen diese Vollkommenheit hingaben. Ihr Menschen müsset wissen, dass ich euch nicht so unvollkommen aus mir herausgestellt habe, wie ihr nun seid, dass ich wohl die menschliche Form erschuf, die Seele aber, die diese menschliche Form belebt, schon eine endlos lange Zeit gebraucht hat, um ihren freiwillig hergestellten, völlig verkehrten Zustand so weit zu wandeln, dass sie nun in der menschlichen Form Aufenthalt nehmen konnte, um die völlige Vergöttlichung wieder zu erreichen. Ihr Menschen müsstet es wissen, dass nicht ich euch unvollkommen erschaffen habe, um nun als Mensch von euch zu verlangen, dass ihr euch vervollkommnet, weil aus mir nichts Unvollkommenes hervorgehen kann. Wenn ihr vorerst dieses Wissen besitzet, dann betrachtet ihr auch euer Erdendasein anders. Ihr erkennet, dass es nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck ist. Solange euch aber dieses Wissen fehlt, glaubet ihr berechtigt, das Erdenleben nützen zu dürfen, nur zur Hebung eures körperlichen Wohlbefindens. Ihr glaubet, eure Lebenskraft nur körperlich verwenden zu dürfen, selbst wenn ihr es anstrebet, dass jeder Einzelne sich selbst ethisch entwickeln sollte, um ein besseres Menschengeschlecht zu erzielen. Aber ihr begreift die geistige Aufgabe des Einzelnen noch nicht. Der Mensch selbst ist nicht das letzte Ziel. Das Dasein als Mensch ist nur die letzte Möglichkeit auf dieser Erde, zum höchsten Ziel zu gelangen. Und die Lehre, dass ich den Menschen erschaffen habe, damit er mich liebe, mir diene, um dadurch in den Himmel zu kommen, hat erst dann die Berechtigung, wenn das Menschendasein als ein begrenztes Stadium für die einst unvollkommen gewordene Seele angesehen wird. Ansonsten falsche Vorstellungen aus dieser Lehre gezogen werden, wie auch diese, dass etwas Unvollkommenes, die Seele, von mir bei der Geburt des Menschen ihm beigesellt wurde, also von mir aus etwas Unvollkommenes ins Leben gerufen wurde. Dadurch verwirrt sich sowohl das Bild meines Wesens, das höchst vollkommen ist, wie auch der Gedankengang der Menschen, die ihre eigentliche Erdenaufgabe nicht erfassen und darum immer mehr weltlich ausgerichtet sein werden, weil ihnen ein falsches Bild entwickelt wird. Zwar könnte der Mensch durch Liebe zu mir und uneigennütziges Dienen zur rechten Erkenntnis gelangen und dann auch zur Seligkeit. Doch es wird sich die Liebe nicht entzünden können zu einem Wesen, das seine Schöpferkraft gebrauchet, zum Erstehen unvollkommener Schöpfungen. Und auch für das uneigennützige Dienen fehlte die rechte Begründung, so ihr Menschen nicht um die einstige Abkehr des Vollkommenen von mir wisset, die darin bestand, dass es in Überheblichkeit herrschen wollte, also das Liebeprinzip verwarf. Die Unvollkommenheit ist von den Wesen selbst hergestellt worden. Dass ihr aber als Mensch unvollkommen seid, unterliegt keinem Zweifel. Und so müsstet ihr als erstes den Anlass eurer Unvollkommenheit zu ergründen suchen, euch aber nicht mit der Erklärung zufrieden geben, dass ich euch so schuf, wie ihr nun auf Erden wandelt. Letzteres aber vertreten alle, die den Erschaffungsakt des Menschen so darstellen, dass zur gleichen Zeit auch eine Seele für diesen Menschen von mir geschaffen wird, was sie begründen zu können glauben mit den Worten: Gott hauchte ihm eine lebendige Seele ein. Dass diese lebendige Seele ein einst gefallener Urgeist ist, darüber fehlt ihnen das Wissen, das aber jeder einzelne Mensch gewinnen könnte, wenn er nur ernstlich sich die Frage stellen möchte, um Sinn und Zweck des Erdenlebens und um seine Erdenaufgabe. Und auch eine Irrlehre könnte den Menschen zu Fragen veranlassen, so wie er nur den Willen hätte, Aufklärung zu erlangen. Und besonders die Lehrenden, die den Menschen Führer sein sollen, müssten sich zuvor selbst Aufklärung verschaffen, die sie jederzeit erhalten, wenn sie sich nur an mich selbst wenden, wenn leise Zweifel, die jeder beim Nachdenken in sich aufsteigen fühlt, ihn an die rechte Quelle gehen ließen, wo reinste Wahrheit jeden Verlangenden erquicken wird. Dass so viel Dunkelheit ist unter den Menschen, dass Irrlehren sich verbreiten konnten, hat nur seinen Grund in der Lauheit der Menschen der Wahrheit gegenüber. Denn jedem steht sie zur Verfügung und jedem ist sie erreichbar, der nur ernstlich die Wahrheit begehrt. Doch wenige nur suchen einzudringen in meinen ewigen Heilsplan. Diesen aber ist alles offenbar und hellstes Licht leuchtet ihnen, weil das Licht von Ewigkeit selbst es entzündet allen, die der Dunkelheit entfliehen wollen. Amen.